Modul 2, Übung 3b. Ich möchte dazu drei Beispiele vorstellen und beginne mit dem ersten Beispiel, der Telemedizin. Die Telemedizin wird vor allem in abgelegenen Regionen erprobt, also in Gebieten, in denen es den Bewohnern nicht so einfach möglich ist, einen Facharzt aufzusuchen. Die Patienten haben ein Gerät, messen damit täglich ihre Gesundheitswerte und übertragen die Ergebnisse über das Telefon an einen Arzt. Der Arzt wertet die Daten aus und nimmt sofort Kontakt mit dem Patienten auf, wenn einzelne Werte beunruhigend sind. Befürworter sind begeistert, denn dadurch haben auch Patienten, die weit weg von medizinischen Zentren leben oder nicht mehr mobil sind, die Möglichkeit, ihre Gesundheit regelmäßig überprüfen zu lassen. So können zum Beispiel Krankheiten sehr frühzeitig erkannt und behandelt werden. Was also könnte dagegen sprechen? Zum einen die Ärzte selbst, die besorgt sind, dass keine Patienten mehr zu ihnen in die Praxen kommen. Eine verständliche Sorge, aber meiner Meinung nach nicht sehr berechtigt, denn die Ärzte werden ja weiterhin zum Auswerten und Analysieren der Daten benötigt. Eine, aus meiner Sicht, berechtigtere Sorge ist, dass sich die Diagnose dann ausschließlich auf technisch erhobene Daten beschränkt. Kann das den Blick eines erfahrenen Arztes in die Augen eines Patienten ersetzen? Kann man anhand dieser Daten Aussagen über den psychischen Zustand eines Menschen treffen? Wenn man bedenkt, dass Depressionen zu den meistverbreiteten Volkskrankheiten zählen, dann wage ich doch zu bezweifeln, dass zum Beispiel diese Krankheit, besonders in ihren Anfängen, über Telemedizin erkannt werden kann.